wollte noch dazu fügen, dass man vielleicht von Marcuse sich Trickstruktur Gesellschaft ansieht, nicht durcharbeitet, das wird wirklich zu weit führen. Und Adornos Bemerkung zur Psychoanalyse finde ich auch äußerst wichtig in dem Kontext, weil das ein sehr früher Versuch ist, das Verhalten der Psychoanalyse, wie ich es jetzt mal nennen will, als bürgerliche Wissenschaft darzulegen. Und das ist auch ein Ausgangspunkt. Ist aber doch ein paar Marcuse mit Verhalten der Herberne denn aus der Trickstruktur, Familie zeigt als das Fossil, was es halt gar nicht mehr gibt. Nee, ich meinte jetzt, dass die so verbürgerlicht ist, die Psychoanalyse Adornos Ausgangspunkt, dass im Prinzip kein kritisches Potenzial mehr beinhaltet. Und das wäre ein guter Ausgangspunkt auch für Volksvor, der für alle tauglich ist. Das können wir dann aber, das kriegen wir schon ganz gut zusammen weg. Ja gut, in dem Zusammenhang kann man auch noch, weil es hier auf dieser Empfehlung diese Vorträge, die im praktisch lokal über Otto Fehnisch und den Fehnische Kreis gehalten worden sind, dass einer der Vorträge aus 2000 hier auch jetzt drauf auf dieser neuen. Und in dem Zusammenhang werden diese Fragen auch alle aufgeworfen und faltet, die wir jetzt über Brückner auch bearbeiten konnten. Ja, jetzt entwickeln wir mal trotz allem einen kühnen Zeithorizont, wann das alles sein könnte. Als IFI ist nur sicher bis Ende Sommersemester, wenn ich es recht sehe. Ja, das kann man jetzt nicht sagen. Natürlich, wir zählen auf der Beide und so weiter, aber wenn man das mal in Klammer setzt, dann... Ich würde sagen, warten wir damit wirklich bis zum nächsten September, Oktober ab. Wann würde die Gegenwoche normalerweise sein? Immer so Semester? Nee, immer zum Semester. Ja, aber so ziemlich Semesterarbeit. Das war im November immer die letzten Male. Das war nur einmal im Jahr, nämlich im Wintersemester. Also im Sommer an die Uni kann ich nicht. Das war immer nur Frühjahr und Herbst. Wenn es alles wieder geht, wäre es jetzt einfach. Ja, aber auch sonst wäre es vielleicht etwas überstürzt, das jetzt noch unbedingt in diesem Sommerhalbjahr machen zu wollen. Auch wegen der Vorbereitung. Und das ist eine gute Vorbereitung bei mir. Die Vorbereitung ist sehr schlecht diesmal gewesen. Und da kann man das dann auch etwas weniger langwierig darstellen. Vielleicht, wenn wir es im Herbst machen. Ob das jetzt hier stattfinden kann oder halt in der Müllgasse, das könnte bis dann da dahingestellt sein lassen, würde ich sagen. Mehr kann man jetzt auch nicht Ciao. Tschüss. Tschüss, Alex. Tschüss.